geschürt. Ihr Herzen ungebrochen, ungebrochen ihr Widerstand. Unser Volk neu zu ordnen, neu zu ordnen unser Land. Unsere Ahnen angetreten, sie standen für ein Ziel, für eine gleiche Nation, für seine große Idee. Marschierten sie voran, als erste Soldaten. So wollen wir es ihnen gleich tun und ihre Hände taten. Getreten, ihres Lebens letzten Tag. Sie konnten es nicht wissen, die Aufstand war so nah. Man schändet ihre Gräber, der Linke war mehr tot. Sie bleiben unvergessen, wir schwören es bei Blut. Angetreten, sie standen für ein Ziel, für eine gleiche Nation, für seine große Idee. Marschierten sie voran, als erste Soldaten, so wollen wir es ihnen gleich tun.